du der Linie treu, wo andere aufgeben, versuchst du stets auf neu. Geld hat keinen Wert, Gold hat kein Gewicht, loyal und unbestechlich, dein Leben gilt der Pflicht. Du weißt kein Schritt zurück, gehst rein nach vorn, deinem Ziel bist du verschworen. Löwenherz, zu große Taten auserkoren. Kein Schritt zurück, nur drei nach vorn, deinem Ziel bist du verschworen. Löwenherz, wer nicht kämpft, hat schon verloren. In erster Reihe, wie stürmisch es aufbraust, Narben zeugen von Treue, Kämpfer der Stirn und Faust. Voll kühlt dein Gemüt, drum fällt dich nichts hinweg. Du trägst in deinem Leibe das Herz am rechten Fleck. Du weißt kein Schritt zurück, gehst rein nach vorn, deinem Ziel bist du verschworen. Löwenherz, zu große Taten auserkoren. Kein Schritt zurück, nur drei nach vorn, deinem Ziel bist du verschworen. Löwenherz, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wenn alle Feige bangen, begibst du dich zur Tat, zu Heros unter Schlangen, bist völkischer Soldat. Für dich gilt nur das Muss, wo nie das sagen kann. Zurückweicht nur der halbe Sorgen, nie der ganze Mann. Du weißt kein Schritt zurück, gehst rein nach vorn, deinem Ziel bist du verschworen. Löwenherz, zu große Taten auserkoren. Kein Schritt zurück, nur drei nach vorn, deinem Ziel bist du verschworen. Löwenherz, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Kein Schritt zurück, kein deinem Ziel bist du verschworen. Kein Löwenherz, kein Löwenherz, kein Löwenherz, kein deinem Ziel bist du verschworen. Kein Löwenherz, kein, wer nicht kämpft, hat schon verloren.